oh Gott, warum ich? Warum ausgerechnet ich? Marlows Rückkehr von David Zane Meyrowitz. Regie Jörg Schlüter. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Haben Sie es schon gehört, Rumin? Jeder hat's gehört. Jeder? Wir haben doch noch gar keine offizielle Verlautbarung gemacht. Brauchen Sie Massenkontrolle dafür? Das macht die uniformierte Polizei. Sie brauche ich woanders. Das Politbüro hat eine Untersuchung angeordnet. Ja, aber es heißt doch, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Selbstverständlich ist er das, Rumin. Ich selbst habe 5 Tage an seinem Sterbebett verbracht. Der medizinische Befund ist eindeutig. Hirnblutung. Normalerweise dient eine Untersuchung der Wahrheitsfindung, Genosse Beria. Stalin ist kaum tot und seine Leiche noch warm. Da erdreisten sich die Untergebenen schon, Fragen zu stellen. Verzeihung. Wir wollen die Allerbesten. Aber keinen von Ihren MWD-Agenten. Das Politbüro verlangt eine unabhängige Untersuchung. Die Allerbesten? Ich kenne nur einen Mann in der ganzen Sowjetunion, der sowas machen könnte. Holen Sie ihn. Schwierig. Er ist tot. Er war in den Mordfall Kirov verwickelt, 1934. Wurde nach Kolyma geschickt, mit der gesamten Leningrader Geheimpolizei. Sie wurden alle... liquidiert. Soweit ich weiß, ja. Ihr Wissen ist unvollständig, Rumin. Ein paar der Gefangenen, nicht viele, das gebe ich zu, könnten verschont worden sein. Verschont? Die Kirov-Verschwörer? Warum? Man weiß nie, ob man nicht mal einen von denen braucht. Für den Fall, dass sich die Geschichte umschreiben möchte. Herr Genosse, Stalin wollte, dass alle für den Kirov-Mord bezahlen. Wer hätte denn gewagt, den Befehl zu geben, einen von ihnen am Leben zu lassen? Ich? Ja, ich hätte als Nächster erschossen werden sollen, aber ich hatte die Ruhe und rannte auf die Latrine. Als ich zurückkam, war das Kommando bereits auf Urlaub. Siehst gar nicht so schlecht aus, Marlow. Die Gulag-Diät ist wunderbar für den Teint. Wie viele Jahre waren es? Meine Uhr ist leider noch im Pfandhaus in Leningrad. 19 Jahre. Die Zeit schleicht dahin. Es hätte dir viel schlechter gehen können, Marlow. Aber auch besser, Rumin. Wie dir. Du warst damals ein Nichts hinter einem Schreibtisch. Das hat deinen Arsch gerettet. Wärst du bei der Kirov-Untersuchung dabei gewesen, dürftest du jetzt oben im bolschewistischen Himmel die Harfe zupfen. Stattdessen bist du Chef des NKWD. Wir heißen jetzt MWD. Ihr seid noch immer Onkel Josefs Arschkriecher. Er ist tot. Stalin tot? Ja. Heute Morgen dachte ich, ich höre eine Feldlerche singen. Aber dann habe ich mir gesagt, Marlow, zieh die Decke über die Ohren. Anfang März kann noch kein Frühling sein. Hirnblutung. Doppelte Syphilis war nicht gut genug für ihn. Das Politbüro will, dass du die Untersuchung machst. Und meine alte Babuschka will noch immer, dass ich Lehrer werde an der Sonntagsschule. Hör zu, Marlow. Nein, du hörst mir jetzt zu, Rumin. Ich habe hier 19 Jahre lang fröhlich Steine geklopft. Und jetzt tauchst du hier auf und erinnerst mich an all den Scheiß, den ich in dieser ganzen Zeit aus meinem System evakuiert habe. Ich habe mich mit meinem Leben abgefunden. Und ich habe keine Lust, von deinesgleichen verarscht zu werden. Ich dachte, du möchtest weg von hier. Einen 5-Sterne-Gulag verlassen, um der Tanzbär des Politbüros zu werden? Du hättest dein eigenes Büro? Ich will meine eigene Agentur. Was? Ich mache mich selbstständig, Rumin. Das ist die Bedingung. Mit einem Schild an der Tür, Marlow Privatdetektiv. Und mit einer Sekretärin mit geilen langen Beinen. Und keiner eurer MWD-Amateure bespitzelt mich. Und keine Kreml-Bürokraten schieben mir Akten zur Unterschrift rüber. Außerdem will ich ein Dokument von Beria persönlich unterschrieben, das mich von jeglicher Beteiligung an dem Kirov-Mord entlastet. Sonst noch was? Ja. Einen Karton des besten armenischen Cognacs. Ich war also zurück. 19 Jahre Schattenboxen mit Gevatter tot. Und plötzlich wird der Entscheidungskampf verschoben. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich Marlow bin, hätte ich gesagt, ich hatte Glück, aber... Vergessen Sie nicht, ich bin das Kätzchen, das 8-mal hintereinander überfahren wird, ehe es lernt, nach beiden Seiten zu schauen, bevor es die Straße überquert. Glück? Dass ich nicht lache. Für das Politbüro arbeiten. An jenem ersten Morgen warf ich einen eiskalten Blick in den Spiegel. Mein erster Spiegel nach 19 Jahren. Und fragte mich, ob dieser pockennarbige Bussard, der mir da gegenüberstand, die Betrachtung überhaupt lohnte. Die meisten Menschen, so sagt man, haben eine Bestimmung. Nun, hier stand ein dummer Affe, der gerade auf dem Klo war, als sie verteilt wurde. Ich war rechts und links, diagonal und quer, vertikal und horizontal abgespalten von meinem eigenen Ausgangspunkt. Weiter. Also, es war ein Sonntag. Gestern auch. Und vergangenen Monat gab's auch einen. Erzähl mir nur Sachen, die ich sonst nicht erfahren kann, Laskachev. Der Big Boss. Sonst wachte er meist so um 10, 11 Uhr auf. Aber es war schon eins. Dann 2, 6, 8 Uhr abends. Und noch immer kein Zeichen von ihm. Warum hast du ihn nicht geweckt? Um erschossen zu werden? Die Wachen hatten den Befehl, ihn niemals zu wecken, wenn er es nicht ausdrücklich angeordnet hatte. Jedenfalls war es 10 Uhr abends und so oder so hätte es Ärger gegeben. Also bin ich reingegangen. Und er lag auf dem Fußboden. Er hatte sich vollgepisst. Ich fragte ihn, was ist denn los? Und er sagte nur... Er hatte Schaum vor dem Mund. Hast du ihn abgewischt? Hab ich nicht gewagt. Irgendwer hätte es wagen sollen. Der Schaum hätte dem Labor Aufschlüsse geben können. Worüber? Ich stelle hier die Fragen, Laskachev. In der Zeit zwischen 4 Uhr morgens, als er zu Bett ging, und 10 Uhr abends, als du ihn gefunden hast, war da irgendwer bei ihm? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Zwischen nein und nicht, dass ich wüsste, ist Platz für ganz China, Laskachev. Ich habe niemanden gesehen in der Zeit. Du hast aber gesagt, du warst nicht die ganze Zeit dort. Nein, er hat uns nach Hause geschickt. Er hat seine Leibwächter nach Hause geschickt? Euch alle? Ja. Hast du das von ihm persönlich gehört, aus seinem Mund? Nein, er hat es Rostow gesagt und Rostow hat den Befehl an uns weitergegeben. Wer ist Rostow? Inspektor Marlow, ich habe erfahren, dass Sie mit Ihren Nachforschungen begonnen haben, bevor Sie von mir gebrieft worden sind. Laskachev, Sie verschwinden. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Im Moment schon. Raus. Wir sehen uns wieder, Laskachev. Was soll das denn heißen, in meinem Büro ein Verhör zu machen? Meines ist noch nicht eingerichtet. Außerdem Rendezvous beim Genossen Beria. Das, dachte ich, wird dem Verdächtigen ordentlich Schiss machen. Laskachev ist Polizist, kein Verdächtiger. Jeder ist verdächtig, bis ich anders entscheide, sogar Sie. Wissen Sie denn, mit wem Sie sprechen? Lavrenti Beria, ehemaliger Chef der Geheimpolizei, jetzt Mitglied des Politbüros, großes Tier. Das macht Ihnen keinen Eindruck? Nicht den geringsten. Ich bin nie jemandem begegnet, der keine Angst vor mir hatte. Ausgenommen Stalin. Hätte er vielleicht haben sollen. Hüten Sie Ihr dreistes Maul, Marlow. Ich wette, das sagen Sie zu allen Mädchen. Hören Sie zu. Nein, wenn irgendwer zuzuhören hat, dann Sie. Das Politbüro hat mich für diese Untersuchung angeheuert. Und Sie verjagen mir meinen ersten Zeugen. Sie können sich einen anderen suchen. Haben Sie keine Angst, dass ich Ihnen schaden könnte? Einem, der gerade 19 Jahre Arbeitslage hinter sich hat. Haben Sie was Besseres auf Lager? Etwas, das Sie sich nicht einmal ausmalen könnten. Nur zu. Sehen Sie hier diesen falschen Backenzahn? Dahinter sitzt nach all diesen Jahren eine Cyanidkapsel. Ich wäre steif, bevor Ihre Kerle Ochi Chonya pfeifen könnten. Nein, Malov. Ich brauche sie. Das bilden Sie sich nur ein. Was soll ich denn untersuchen? Der größte Mann unserer Zeit ist gestorben. Wir alle kennen die Umstände. Wir alle haben gesehen, wie es geschehen ist. Aber gerade weil er der größte Mann unserer Zeit war, können wir ihn nicht einfach begraben, ohne ein paar Gerüchte zum Schweigen gebracht zu haben. Also haben wir den größten Detektiv unserer Zeit angeheuert. Wenn Sie fertig sind, meine Stiefel zu polieren, können Sie mit meinen Fingernägeln weitermachen. Was mich an etwas erinnert. Ich arbeite hier auf eigene Rechnung und kriege mein Geld im Voraus. Morgen früh. Und den Karton armenischen Cognac. Ich kann Ihnen eine Kiste Johnny Walker beschaffen, auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Zeug putze ich mir höchstens die Zähne. Nein, nach 19 Jahren Stacheldraht will ich was, das meine Milz fein justiert. Nach 19 Jahren Stacheldraht, da gibt's was, das Sie mehr als irgendwas wollen. Wirklich? Und Sie könnten das beschaffen? Jede Frau in Moskau. Nennen Sie mir eine und Sie haben sie heute Abend im Bett. Frau Beria. Warum nicht? Ich dachte, Ihr Angebot war ernst. Natürlich war es ernst. Dann nehme ich Lilia Drostova. Das ist meine... Jede Frau in Moskau. Ja. Weißt du, wozu ich da bin? Onkel Lavrenti hat mir gesagt, dass Sie vorbeikommen würden. Hat dir Onkel Lavrenti die Wohnung eingerichtet? Er sorgt für mich. Das kann ich mir denken. Wem gehört der Nerz da draußen im Flur? Mir? Hast du Angst vor mir? Sollte ich das? Wenn du mit Onkel Lavrenti umgehen kannst, hast du wahrscheinlich auch keine Angst vor einem tollwütigen Wolf. Der ausgehungert in der Steppe auf eine warme Mahlzeit deiner Art lauert. Wie wär's mit einem Tänzchen? Hm? Den letzten Foxtrott habe ich aufs Parkett gelegt, da warst du noch gar nicht geboren. Hm. Zarina von Lanwin. Sprühst du dich damit ein, wenn Onkel Lavrenti in der Nacht zu dir kommt? Sie stellen viele Fragen. Eine soziale Krankheit, mit der ich mich vor ein paar Jahren in einem Puff namens NKWD angesteckt habe. Sie haben vergessen, wie man tanzt. Oh, das ist wahr. Allerdings, es war sowieso nur ein Vorwand. Lange her, dass ich eine Frau angefasst habe. Entspannen Sie sich nie? Nie am Montagssabbat. Das ist gegen meine Religion. Was ist das für eine Religion? Malovismus. Sag mal, empfängst du Onkel Lavrenti in dieser Aufmachung, in diesem chinesischen Seidenpyjama? Nein. Er mag es, wenn ich mich als roter Pionier anziehe. Jesus. Und als sie über die Bärenfelle auf dem Marmorboden verschwand, um sich ein wenig aufzudonnern, ließ ich mich atemlos auf den Divan fallen und wartete. Berias Vorliebe für frisches, unverdorbenes Fleisch war bekannt. Und es war das am wenigsten gehütete Staatsgeheimnis, dass russische Mütter ihre bezopften Töchter zu ihm brachten, die er vor ihnen vergewaltigte. Im Tausch gegen, wer weiß was, Essensmarken, die Freilassung eines Gulag-Verwandten, ein Abonnement fürs Bolschoi, irgendwas. Aber das hier war ein ganz anderes Niveau von krank. Das war ein Geisha-Ding. Und das Opfer ein Kind, das eher eine Zahnspange im Mund hätte tragen sollen als eine Federboa um den Hals. Da bin ich. Und da war sie. Allerdings nicht in der Aufmachung der roten Pioniere, die ich auf den Maiparaden gesehen hatte. Die hatten keine solchen Stilettoabsätze und nicht so ein Dekolleté. Die Pfadfinderinnen hatten Wollstrümpfe unter ihren Pionierrücken zu tragen und keine Spitzenhöschen mit ausknöpfbarem Zwickel. Gefall ich dir? Und was machst du so? Ich meine, wenn Onkel Lavrenti hier sitzt, wo ich jetzt bin. Soll ich es dir zeigen? Später. Kannst du dich erinnern, ob du es, was immer das ist, in der Nacht vom 28. Februar zum 1. März gemacht hast? Wie soll ich das wissen? Es war ein Samstag, vor etwas über einer Woche. Samstagabend ist er immer hier. Ist er die ganze Nacht geblieben? Das tut er immer. Und dann, um 3 Uhr, verwandelt er sich in einen Werwolf. Und erzähl's mir nicht. Und er ist die ganze Nacht nicht weggegangen? Nein, das war die Nacht, in der Onkel Stalin gestorben ist und da wollte er bei mir sein. Onkel Stalin ist nicht in der Nacht gestorben, sondern 4 Tage später. Aber er hat gesagt... Dass Stalin tot ist? Bist du sicher, das hat er gesagt? Ich glaube, dass er das gesagt hat. Aber dann rief ihn jemand mitten in der Nacht an und er war wütend und sagte, sie sollen ihn hier nie wieder stören. Was hat er sonst noch gesagt? Kannst du dich erinnern? Was kriege ich dafür, wenn ich es sage? Eine Packung Dauerlutscher. Er hat gesagt... Ja? Sag niemandem was von Stalins Krankheit. Wo wollen Sie hin? Schlafenszeit für mich, Schätzchen. Aber ich dachte, wollen Sie denn meine Erdbeerstrümpfe nicht kosten? Was? Onkel Lavrenti hat sie extra aus Paris kommen lassen. Sie sind essbar und er... Die Krümel würden nur in meinem Gebiss stecken bleiben. Lass uns das für einen Regentag verschieben, wenn du volljährig bist. Falls das je der Fall sein sollte. Ich hatte bekommen, wofür ich hergekommen war und war wieder draußen, bevor ich Unsinn anstellen konnte. Selbst nach 19 Jahren Stacheldraht war ich nicht so verkommen, dass... Dann das Unvermeidliche. Weniger als 100 Schritte von dem Liebesnest entfernt fielen die Gorillas über mich her. Ganz wie in alten Zeiten. Nur, dass mir jetzt 19 Jahre Gulag die Flanke schützten. Und es mehr als ein Tritt ins Gesicht brauchte, um mein Nervensystem zu erschüttern. Pure Gewohnheit. Prügel deinen Mann mit dem Gummiknüppel aufs Pflaster. Tritt ihm ein paar Rippen ein, lass Stiefel und Ohr aufeinander krachen, mach ihm Angst, dass er aufhört herumzuschnüffeln. Kleinkarierte Brutalität. Wenn du wirklich jemand aus dem Weg schaffen willst, bringst du ihn um. Punkt. Von den ersten Zärtlichkeiten an konnte ich sagen, dass die Kerle innerhalb vorgeschriebener Grenzen arbeiteten, so dass ich nur entspannen und abwarten musste, bis sie mich für minimale chirurgische Eingriffe vorbereitet hatten. Hör auf, Rumin. Du gehst mir auf die Eier. Ich war 2 Jahrzehnte lang auf Urlaub, aber deine Methoden sind die gleichen geblieben. Ich sag doch, meine Jungs haben nichts damit zu tun. Die Typen rochen allesamt nach dem Ministerium für innere Angelegenheiten. Die stanken nach MWD-Parfum. Deine Nase trügt dich, ich schwöre es. Vielleicht waren es die Jungs von Onkel Lavrenti. Beria? Der hat dich doch eingestellt. Warum sollte er dich bremsen wollen? Vielleicht komme ich der Wahrheit zu nahe. Marlow, Marlow. Da gibt's keine Wahrheit. Ja, ja. Hast du das immer noch nicht kapiert? Jede Menge Leute waren dabei. Der Ablauf der Ereignisse ist von allen bestätigt worden. Vom Küchenmädchen bis zu den höchsten Graden. Meine Jungs haben jedes Staubkorn in der Datscha untersucht. Es gibt kein Verbrechen. Der Mann hatte einen Schlaganfall. Und die Ärzte haben das seit Monaten kommen sehen. Wer ist Rostov? Spezialagent. Ich will ihn treffen. Man hat ihn aufs Land geschickt. Er ist eine Schlüsselfigur, Rumin. Einen Dreckwert. Das entscheide ich. Malov. Noch eine Frage. Wer ist der Nächste? Der Nächste? Jetzt, wo Onkel Josef den Donnergott aus den Wolken spielt, wer ist der Big Boss? Nun, Damit ist meine Frage beantwortet. Im Arbeitslager hatte ich gelernt, im Stehen zu schlafen. Sogar beim Steineklopfen. Mein Körper musste sich beugen. Ich war nicht nur daran gewöhnt, ich war ein Meister. So gut, dass mich der Anblick eines Bettes entwaffnete. Seit meiner Rückkehr sehnte ich mich danach, mal eine ganze Nacht durchzuschlafen. Aber ich hatte die Übung verloren. So geisterte ich durch den nächtlichen Äther. Aber ich blieb immer wachsam. In jener Nacht war ich also mehr oder weniger klar, als das Telefon klingelte. Es war mein erster Anruf seit 19 Jahren. Und ich ließ es einige Millionen Male läuten, bis ich mir ausmalen konnte, wie eine samtweiche Stimme zärtlich in mein Ohr flüstern würde. Sie sind Marlow? Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Nikita Khrushchev. Haben Sie es sich zur Gewohnheit gemacht, Leute mitten in der Nacht anzurufen? Ich entscheide, ob es Tag ist oder Nacht, Marlow. Das schafft eine Menge Hindernisse aus dem Weg. Was kann ich für Sie tun, Genosse? Warum haben Sie mich noch nicht verhört? Im Allgemeinen bitten mich die Leute nicht darum, verhört zu werden. Ich bitte um nichts, Marlow. Ich bin in einer Position, wo ich entscheide. Sie sind in einer Position, wo Sie tun, was Ihnen gesagt wird. Das Problem ist, dass ich Würmer habe und nicht gut stillhalten kann, wenn mir jemand auf dem Fuß steht. Es kursiert ein Gerücht, ich hätte Stalin erwürgt, als er nach seinem Schlaganfall hilflos am Boden lag. Und Sie wollen herausfinden, ob das wahr ist oder nicht? Seien Sie kein Idiot. Leider bin ich ein Idiot. Jeder sagt mir, du machst dich lächerlich, weil ich einen Fall untersuche, der vollständig transparent ist und keine Nachforschungen erfordert. Im Gegenteil. Es könnte gute Gründe geben, die Nachforschungen voranzutreiben. Aha. Warum glauben Sie das? Wenn es sich um Stalin dreht, ist nichts so, wie es scheint. Als ich ihn da auf dem Boden liegen sah, konnte ich nicht auf Anhieb sagen, ob er es war oder einer seiner Doppelgänger. Sie meinen, er hat Sie verarscht? Wer weiß. Aber als Sie gesehen haben, dass es wirklich der Big Boss war, der da in seiner Pisse lag und nicht sprechen konnte, da haben Sie sofort nach dem Arzt gerufen. Und ich, natürlich. Nein, das haben Sie nicht. Keiner hat es. Wir wollten ihn nicht stören. Natürlich nicht. Das Staatsoberhaupt verfällt in sein Semikoma, hat im Delirium Schaum vor dem Mund, liegt frierend auf dem Boden und alle kommen, um ihm süße Träume zu wünschen. Sie schauen in die falsche Richtung, Marlow. Ich schaue nicht dorthin, wo man mit dem Finger hinzeigt. Ich horche lieber auf die Stimme der Leute. Und was hören Sie aus meiner? Die gleiche Neugier, die das Schicksal der Raubkatze besiegelt. Sie wollen herausfinden, was ich weiß. Was könnten Sie denn wissen, das ich nicht weiß? Das wüssten Sie wohl gern. Nachdem der ukrainische Dickwanst aufgelegt hatte, verbrachte ich die nächsten Tage damit, alle Wachen zu verhören, die in der Datscha anwesend gewesen waren. Einschließlich der alten Haushälterin Matronja Petrovna. Alle ihre Geschichten stimmten überein. Jeder von ihnen hatte tödliche Angst gehabt, normal auf den Anfall des Big Bosses zu reagieren. Jeder hatte die Konsequenzen gefürchtet, falls er wieder zu sich käme. Das würde erklären, warum die Ärzte erst am nächsten Morgen um 9 Uhr gerufen wurden, 13 Stunden nach dem Kollaps. Vielleicht hatte Beria doch recht. Vielleicht war es wirklich nur eine gewöhnliche Untersuchung einer ungewöhnlichen Leiche. Ich brauchte eigentlich nur noch meinen Bericht zu schreiben, ihn abzuliefern, mein Honorar zu kassieren und dann wieder meine alte Vor-Gulag-Existenz aufzunehmen. Das heißt, herumhuren und meine Leber korrodieren. Aber da war sowas Ähnliches wie Besessenheit. Valentina Istomina? Gehen Sie mir aus dem Weg. Inspektor Marlow, ich wollte Sie nur fragen... Das war Liebe auf den ersten Blick. Genau wie ich sie mir erträume. In 10 Sekunden hatte sie mir ihren Stempel aufgedrückt. Und nicht nur auf die Wange und das blutende Zahnfleisch. Valetschka Vasiljevna Istomina, Ende 30, keine atemberaubende Schönheit. Aber sie musste das Blut von Josef Isajonowitsch Djugaschwili, genannt Stalin, in Wallung gebracht haben, viele Jahre lang. Seit dem Selbstmord seiner Frau. Offiziell hieß es, sie stopfe seine Socken und flicke seine Bettwäsche, aber es ging das Gerücht, sie habe die bestausgebildete Wangenmuskulatur von ganz Moskau. Und so oder so. In guten wie in schlechten Zeiten, in Glück und Leid, hatte sie viele Jahre lang die Ersatzehefrau von Onkel Josef gespielt. Ich hatte mich vergewissert, dass sie in der Nacht zum 1. März nicht in der Datscha gewesen war, was mich nach der verwinkelten Logik der Sowjetunion vermuten ließ, dass sie wahrscheinlich mehr wusste als jeder der angeblichen Zeugen. Ich würde ein paar Tage warten müssen, bis die Spuren ihrer Ohrfeige verblasst waren, aber dann würde ich wiederkommen. Ausgerechnet Khrushchev, er kocht vor Wut. Natriumbicarbonat, das wirkt Wunder. Du arbeitest intensiv an deiner Beseitigung, Malow. Du gibst ihnen die Mordwaffe in die Hand. Wenn diese Typen mich tot wünschten, dann würden wir beide nicht hier sitzen und Katz und Maus spielen. Sie wollen diese Untersuchung haben. Aber warum, Rumin? Naja, was kann ich für dich tun, Malow? Svetlana. Und Vassili. Du willst Stalins Kinder verhören? Nur eins nach dem anderen. Das ist wahnsinnig. Sonst noch was? Rostov. Malow. Kratz nicht an meinen Hämorrhoiden, Rumin. Du hast mir eine Carte Blanche gegeben. Ich hab dir doch gesagt, dass der Typ auf der Weide ist. Hol ihn nach Moskau, morgen. Warum? Warum? In der Nacht seines Schlaganfalls hat Stalin angeblich seine Leibwächter nach Hause geschickt. Sie sollten am nächsten Tag wiederkommen. Hast du sowas schon mal gehört? Nein. Es war Rostov, der die Nachricht weitergegeben hat und dann verschwunden ist. Das stinkt zum Himmel und zurück. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind, Dr. Lukomski. Beschäftigt sind Geschäftsleute. Ich bin Arzt auf einer Moskauer Notfallstation. Überlastet ist angemessener. Kann ich Sie an Ihrem freien Tag sprechen? Ich habe seit 5 Jahren keinen freien Tag mehr gehabt. Nicht mal eine freie Stunde. Es ist außerordentlich wichtig, Doktor. Das ist meine Arbeit auch. Es geht um Ihre Arbeit. Ich weiß, warum Sie hier sind, Herr Malow. Und es ist zwecklos. Ich weiß nichts, was Licht in die Angelegenheit bringen könnte. Moment mal. Sie wussten, dass ich herkomme? Wer hat Ihnen das gesagt? Niemand wusste, dass ich heute herkomme. Und das bedeutet, es hat Ihnen jemand angekündigt, dass ich früher oder später auftauchen werde. Herr Malow, ich habe verzweifelte Patienten. Das weiß ich zu würdigen, Dr. Lukomski. Aber auch ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Ach, was wollen Sie? Ich habe die Berichte der Ärzte zu Genosse Stalins Tod gelesen. Alle. Und? Eine erste Version erwähnt eine Magenblutung. Dieses Detail fehlt im Abschlussbericht. Finden Sie das nicht ungewöhnlich? Sind Sie medizinischer Experte? Bei meiner Arbeit ist das ein unumgänglicher Seitenzweig. Manchmal ändern wir unsere Meinung eben während des Berichts. Kommen Sie schon, Dr. Lukomski. Entweder hat der Magen des Mannes geblutet oder nicht. Vielleicht hat er ja gleichzeitig geblutet und nicht geblutet. Das ist es, U-Sprache. Ich spreche von Fachmann zu Fachmann. In jener Nacht war eine Party in der Datscha. Jemand könnte ihm was in den Wein getan haben, was die Blutung verursacht haben könnte. Ich vermute Warfarin. Ach, gehen wir aus dem Flur. Niemand hatte ihn angefasst, bevor ich am frühen Morgen ankam. Er war noch nass von seinem eigenen Urin. Als ich fragte, warum niemand ihn ausgezogen habe, stammelten die Wachen nur, wer hätte das wagen dürfen. Ich musste ihn untersuchen und sagte ihnen, sie sollten sein Hemd mit der Schere aufschneiden. Ich ließ sein Gebiss herausnehmen, um den Druck in seinem Mund zu erleichtern. Dann versuchte ich, seinen Blutdruck zu messen, aber ich konnte seinen Puls nicht finden. Beria schrie mich an. Halten Sie seine Hand richtig! Beria war da? Er beobachtete jede meiner Bewegungen und sagte immer wieder, er bestehe auf einer gründlichen Untersuchung. Er war eindeutig zuständig. Er gab sämtliche Befehle. Der Blutdruck war 190 zu 110. Die rechte Seite war gelähmt. Ich fragte die Wachen, was geschehen sei, aber keiner äußerte sich. Dann setzte ich Blutegel hinter den Ohren an und injizierte Kampfer. Man konnte gar nichts mehr machen. Es war nur eine Frage der Zeit. Dr. Lukomski, Sie waren doch nicht Stalins Leibarzt. Warum hat man Sie gerufen? Sein eigener Arzt ist im Gefängnis. Er gehörte zu der, wie Sie es nennen, Ärzteverschwörung. Er ist Jude. Sehr bequem. Er hätte vielleicht gewusst, wie man mit dem Patienten umgeht. Ich vermute, Beria hat ihn verhaften lassen. Nein. Wer dann? Stalin selber. kurz bevor er seine Leibwächter heimgeschickt hat. Detektiv Marloff, dieser Mann hat zig Millionen Menschen auf dem Gewissen. Denken Sie an die, bevor Sie sich zu viele Sorgen machen um ihn. Ich bin beauftragt, einen Tod zu untersuchen, nicht Millionen. Ein mörderisches Monster. Das ist nicht mein Problem, Doktor. Es ist seine Leiche, mit der ich mich befasse. Sagen Sie mir... Ach, was denn noch? Wer hat Ihnen den Befehl gegeben, die Autopsie zu fälschen? Oh Gott, oh Gott. Nachdem mir die sogenannten medizinischen Fachleute nicht zu neuen Erkenntnissen verholfen hatten, dachte ich, dass ich selber einen Blick auf die berühmte Leiche werfen sollte. Aber ich erfuhr nur, dass man Onkel Stalin schon am Tag nach seinem Tod einbalsamiert hatte. Genau das Gleiche hatte er selber damals 34 mit Kirov gemacht, eingeäschert, bevor irgendwer die offizielle Version in Zweifel ziehen konnte. Jetzt war er nur noch Wachs für die sich fächernde Menge, die ihn anstarrte. Vielleicht hatte Lukomski am Ende doch recht. Ich vergeudete nur meine Zeit mit dem Versuch herauszufinden, ob ein Massenmörder seinerseits umgebracht worden war. Gut, zum roten Müll mit ihm. Ich war vor genau 10 Tagen aus dem Lager gekommen und hatte noch immer kein Bad genommen. Ich hatte die alten menschlichen Rituale von Schuften und Ausgehen mit ungestörtem Schlaf dazwischen vergessen. Rumin, ich hatte ganz vergessen, dass Telefone ganz von alleine sprechen können. Unsere Gulag-Leitungen waren nicht so fortschrittlich. Aber ich kann hören, dass Sie anrufen, um mir mitzuteilen, dass Sie Rostov gefunden haben. Ja, also... Selbstmord! Nein, Ihre... Fiel von der Leiter, als er das große Tor von Kiew dekorierte? Ja, machen Sie es mir doch nicht noch schwerer, Marloff. Also? Er wurde krank. Würmer, Lungenentzündung? Die Ärzte haben sich noch nicht geeinigt, woran er gestorben ist. Ach, vielleicht war es nur Altersschwäche. Er war 35. Unter den gegebenen Umständen ist das alt. Und Vassili? Verhaftet. Klar, ist noch zu früh, dass Stalins Sohn an gebrochenem Herzen stirbt. Also warten wir mal ab, was für Wunder die Gefängnisdiät bewirkt. Svetlana... Beendet die Schule in Archangelsk am Polarkreis. Ich kenne die Schulleiterin sehr gut, aus der Zeit, als ich Elche jagen ging. Um Gottes Willen, Marloff. Noch vor 10 Tagen hätte keiner von euch hübschen Knaben den Namen dieser Figur, die man Gott nennt, erwähnt. Lukomski hat es auch an mir ausprobiert. Alle meine Starzeugen sind also so viel wert wie aufgewärmte Piroschki. Genau wie Sie, nicht wahr, Rumin? Marloff, hören Sie um... Sie brauchen gar nichts zu sagen. Wenn Staatsbulle Nummer 1 in seinen Stiefeln zittert, dann kommt das Beben laut und deutlich rüber. Sie raten mir, die Stadt zu verlassen, nicht wahr? Ich bin der Nächste, stimmt's? Ich habe zu viel herausgefunden. Sie haben nichts herausgefunden, was wir nicht schon wussten. Mag sein. Aber es mag auch sein, dass nicht jedermann weiß, was Sie schon wussten. Und darum muss Marloff beseitigt werden, ehe er plaudert. Es ist nicht, was Sie denken, Marloff. Ich denke gar nichts, Staatsbulle Nummer 1. Sie erzählen mir die ganze Geschichte zwischen dem Knistern in Ihrer Stimme und dem Knacken in der Leitung. Ich wüsste gern, wer die Macht hat, das Telefon des Chefs der Geheimpolizei anzuzapfen. Marloff. Glauben Sie, es interessiert mich, wer jetzt gerade die Leitung anzapft? Das große Los liegt bei Onkel Lavrenti. Ich bin nur nicht sicher, für wen Sie arbeiten, Rumin. Vielleicht wissen Sie es selber nicht. Aber was Marloff betrifft, so ist er aus dem Fall ausgestiegen. Nicht, dass ich je drin war. Vor allem, da es ja nie einen Fall gegeben hat. Bis ein andermal, Tavarischi. Falls ihr nach Marloff sucht, der sitzt in der Badewanne. Wo ich mich natürlich jetzt nicht hinwagen würde, ohne durch den Badezimmerspiegel die Eingangstür zu sehen und ohne meine Luger in der Seifenschale. Jedenfalls werde ich süß nach Glycerin duften, wann immer sie auftauchen. Und das ist ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass es vielleicht mein letztes Bad für viele Jahre, wenn nicht für immer sein kann. Niemand lässt einen Typen wie Beria einfach so sitzen. Er würde seine eigene Mutter kopfüber an einem Fleischerhaken aufhängen und sich hinsetzen und zuschauen, wie sich die alte Babuschka in aller Öffentlichkeit zu Tode tropft, nur um seine Feinde wissen zu lassen, was er für sie auf Lager hat. In der Tat waren meine Stunden gezählt. wie auch immer ich es betrachtete. Ich hatte mich schließlich entbehrlich gemacht. Jetzt konnte ich nur noch darauf warten, dass Onkel Lavrentis Chorknaben mich zur himmlischen Ruhe sangen, oder ich konnte meine Haut auf die einzige Weise retten, die mir jetzt noch offen stand. Mir etwas beschaffen, das das Politbüro dringend haben wollte und wofür ich tatsächlich angeheuert worden war. Insiderwissen. Walitschka Istomina. Es ist nicht eine Frage der Kraft, sondern der physikalischen Dynamik. Es hängt ganz davon ab, in welchem Winkel zur Tür der Riegel angebracht ist. Hör zu, Schätzchen. Eine Ohrfeige ist alles, was ich einer Dame gestatte. Ein zweites Mal ist anderthalb Mal zu viel. Verlassen Sie sofort mein Haus! Mein Fuß im Türspalt ist nicht in Ihrem Haus. Das zählt im allerbesten Fall als Vorspiel. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Ich glaube, ich bin Marlow, Detektiv. Sie wissen, wer ich bin und Sie wissen, warum ich hier bin. Sonst würden Sie nicht so heftig reagieren. Aber Sie verschwenden Ihre Energie, Walitschka Istomina, weil mein Leben auf dem Spiel steht. Und ich baue darauf, dass Sie der Engel sind, der verhindert, dass ich vorzeitig im bolschewistischen Himmel lande. Also entweder Sie lassen mich rein oder ich lasse mich selbst rein auf Kosten Ihrer Eingangstür und möglicherweise auch Ihrer Vorderzähne. Wenn Genosse Stali noch lebte, wäre ich nicht da. Ja, genau deswegen bin ich hier. Herauszufinden, warum Genosse Stali nicht mehr am Leben ist und warum ich als Strohpuppe angeheuert wurde, eine Untersuchung zu machen, die nirgendwo hinführt. Es sei denn auf den Grund des Flusses. Bleiben Sie, wo Sie sind, ja? Wir können auch hier reden. Wir können auch hier im Korridor reden. Ich bin allergisch gegen Korridore, Walitschka Istomina. Man kann sich von der Zugluft scheußliche Krankheiten holen. Ich sagte, es geht um mein Leben! Nicht um Kinkerlitzchen. Sie vergeuden Ihre Zeit, Detektiv Marlow. Ich war nicht dabei in der Nacht. Das weiß ich. Es macht Sie zu einer der wenigen, die wahrscheinlich keine Komplizen sind. Komplizen von was? Das will ich von Ihnen hören. Sie haben 15 Jahre mit dem Mann zusammengelebt. Das ist eine Verleumdung. Na kommen Sie schon, Walitschka Istomina. Es wird gemunkelt. Niemand kann das wissen. Und niemand will's wissen. Das ist Ihre Angelegenheit. Aber ich brauche Sie. Sie müssen mich durch das Labyrinth führen. Kein anderer kann das. Das heißt, Sie sind auserwählt. Und Sie müssen dienen. Was wollen Sie wissen? Für wen hat Rostov gearbeitet? Beria. Haben Sie je davon gehört, dass der Big Boss seine Leibwächter heimgeschickt hat? Niemals. Hat er mit Ihnen je über seine Nachfolger gesprochen? Sie sind wohl... Wer sollte es nach ihm übernehmen? Er hat niemandem gesagt, wen er vorzieht. Nicht einmal Ihnen? Nein. Wer sind die Anwärter? Malenkov, Bulganin, Beria und Chruschtschow. Und auf wen würden Sie tippen? Warum wollen Sie das wissen? Weil mich einer von denen darauf angesetzt hat, Informationen zu beschaffen, die anderen zu kompromittieren. Niemand brauchte wirklich eine Untersuchung. Und doch sind genügend Löcher in ihren jeweiligen Geschichten, um mich denken zu lassen, dass eine Absicht hinter der ganzen Sache steckt. Sie glauben, er wurde umgebracht? Was glauben Sie? Ich glaube, es ist besser, es nicht zu wissen. So oder so. Sie haben den Mann wirklich geliebt, nicht wahr? Es gab keinen besseren Mann auf Erden. Diese Erde ist dicht bepackt mit seinen hausgemachten Leichen. Sie können sagen, was Sie wollen. Lassen wir das. Wer hatte den größten Vorteil davon, ihn vorzeitig himmelwärts zu schicken? Beria. Warum? Er war auf dem Abstieg. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sie ihn... Hätten verschwinden lassen? Dann hätte er sich die Rivalen vom Hals geschafft, nicht den Big Boss. Seine Taktik war es, die Geheimpolizei zu übernehmen. Und das hätte Stali nicht zugelassen. Ach, das kapiere ich nicht. Beria hat sämtliche Trümpfe in der Hand. Warum ergreift er nicht einfach die Macht? Er braucht einen Vorwand, sonst spielt die Armee nicht mit. Also inszeniert er eine Pseudo-Untersuchung. Mag sein. Ich verstehe es noch immer nicht. Zu viele Ungereimtheiten. Weil sie nach Tatsachen suchen. Aber was können die hier schon nützen? Sie sollten von dem Prinzip ausgehen, dass nicht so ist, wie es zu sein scheint. Dann können sie anfangen, in der SU zu leben. Und wie würden Sie in der SU-Logik die Überlebenschancen für den einschätzen, der die Nachforschungen durchgeführt hat? Geringer als keine? Sie hatte recht. Das war bäuerliche Folklore. Aber es taugte ebenso gut wie die schnellen, harten Fakten, für die ich eine Schwäche hatte. Und das bedeutete praktisch gesehen, dass ich all die perfekten Knoten, die ich in den wenigen vergangenen Tagen geknüpft hatte, wieder lösen musste. Und in der Logik von Wunderland dachte ich mir, wenn mich hier jemand aus der Welt schaffen will, dann ist das beste Mittel dagegen, mich ihm direkt in den Weg zu stellen. Bedauere das, Kalpergenosse Beria, aber ich kann es mir nicht leisten, dass Ihre MWD-Gorillas draußen hören, dass Sie um Hilfe schreien. Und das ist meine nächste köstliche Überraschung. Ein Schuss durchs Ohr, sauber, denn Ihr Hirn wird direkt ins Klo plumpsen und wir werden es direkt ins Moskauer Abwassersystem schicken. Ein angemessener Ruheplatz dafür. Was soll das bedeuten? Sie hängen mir eine Pseudo-Untersuchung an, um Ihre Rivalen aus der Spur zu werfen. Und jetzt, wo Sie mich nicht mehr brauchen, haben Sie angeordnet, mich aus dem Weg zu schaffen. Das stimmt nicht. Ich bin Ihr Wohltäter, Marloff. Mir verdanken Sie, dass Sie leben. Die anderen? Erzählen Sie mir nichts, Beria. Wir haben beide zu viel Blut an den Händen, um hier in der Toilette der Geheimpolizei Süßholz zu raspeln. Sie haben mir Ihre Jungs geschickt, um mich wegzuschaffen, weil ich zu viel herausgefunden habe. Sie haben gar nichts herausgefunden. Da war nichts herauszufinden. Oh doch, ich habe mit Dr. Likomski gesprochen. Das wissen wir. Seine Beweise? Wurden katalogisiert. Katalogisiert? Gleichzeitig mit Dr. Lukomski selbst. Sagen Sie ihnen, dass Sie eine private Sitzung haben. Los! In 5 Minuten! Was wollen Sie von mir, Marloff? Einfache Fahrt nach Kolyma in Ihrer Limousine. Sie werden leider mitkommen müssen. Mein Schutz, bis ich drin bin. Sie wollen ins Arbeitslager zurück? Das ist der einzige Ort in der SU, wo ich mich sicher fühle. Wenn ich Sie wirklich umbringen wollte, könnte ich das auch in Kolyma. Nein, im Gulag würde niemand wagen, Marloff anzufassen. Nicht einmal Sie, Beria. Ich habe gute Freunde in den niedrigen Chargen. Ich bin der König von Kolyma. Kolyma ist seit heute geschlossen. Ich habe angeordnet, dass sämtliche Gulags von allen politischen Gefangenen geräumt werden. Ich hatte die Ljubljanka noch nie von innen gesehen. Dorthin schickten Stalin und Onkel Lavrenti Leute, um ihre Geständnisse grauenhafter Verbrechen, die sie nie begangen hatten, zu proben. Sie wurden je nach Laune unterschiedlich beseitigt. Ich war es nicht wert, Hand- und Fußschellen mit den Gespenstern von Bucharin, Kamenev, Rykov und Radek zu teilen, einigen der höchsten Sterne am bolschewistischen Firmament. Doch jetzt befand ich mich hier in dem berühmten Moskauer Hotel für Staatsabschauen. Du bist zu weit gegangen, Marloff. Ich habe immer schon gewusst, dass du verrückt bist. Sogar in den alten Zeiten, als du noch ein offizieller Bulle warst, warst du schon jenseits. Du warst lange weg. Du hast vieles vergessen. Ich folge dem Ruf meiner Launen. Ich passe mich nicht an. Warum konntest du nicht einfach tun, was sie von dir wollten? Weil sie, wer immer das ist, nicht wussten, was sie wollten, bis ich es ihnen gezeigt habe. Jeder, mit dem du gesprochen hast, wurde... katalogisiert, ja. Das habe ich mir in mein Notizbuch für allglatte Euphemismen notiert. Willst du einen Schluck? Deine Nerven beruhigen. Was für Nerven? Pack deine Sachen, Marloff. Ich hab keine Sachen. Bin vor knapp 2 Wochen aus Kolyma gekommen. Wo sollte ich Sachen her haben? Steh auf. Wir treffen jemanden wegen eines Gebrauchtwagens. Ein Schuss, Rumin. Okay, keine Folter. Das ist alles, was ich an Bezahlung will für die Arbeit, die ich für dich erledigt habe. Ich hab nicht mal meinen Honorarscheck eingelöst hier. Du kannst ihn Genossen Beria zurückschicken. Den kannst du ihm persönlich geben. Scheiße. Persönlich? Nach dem, was du mit ihm gemacht hast? Er besteht darauf. Was zum Teufel machst du da? Versuch nicht, mich zu hindern, Lorin. Oder ich bring dich um mit bloßen Händen. Was hast du da? Meine Cyanidkapsel. Marloff, nicht! Marloff! Du Mistkerl! Das hätte mich meinen Job kosten können. Und was wird es mich kosten, Lorin? Marloff bettelt um sein Leben. Wer hätte das gedacht? Ist demütigend, Marloff, dass ich dich reinzerren muss. Steh auf! Weißt du eigentlich, Rumin, dass deine Mutter ihr Gebiss rausgenommen hat, um die Kosaken zu verwöhnen? Oh. Ich weiß, was du versuchst. Du willst mich dazu kriegen, dich zu töten, bevor Beria dich in die Finger kriegt. Kein Glück, Marloff. Das ist deine Surprise-Party. Er hat sie tagelang vorbereitet und keiner wird ihm dieses Vergnügen nehmen. Wenn er deine kleine Schwester vergewaltigt hat, kannst du ihm seine Maschine mit einer Spucke putzen. Das ist unter deiner Würde, Marloff. Mach nicht, dass ich in deinen letzten Stunden den Respekt vor dir verliere. Hör auf, Rumin. Beim Fluchtversuch erschossen. Kann er dir nicht übel nehmen? Ich würde kriegen, was er für dich vorbereitet hat. Du hast verdient, nimm es wie ein Mann. Hier ist der Genosse Beria. Er hat sich den ganzen Weg gewehrt, aber... Kommen Sie rein, Rumin. Falls Sie eine Waffe haben, legen Sie sie auf Bürger Berias Schreibtisch. Und zwar schnell. Die Soldaten hier stehen unter rotem Alarm. Jetzt sofort. Verhaften Sie diesen Mann. Ich bestehe darauf, Genossen Beria zu sprechen. Unpässlich. Er wird sich für mich aussprechen. Das allein verurteilt Sie. Bringt ihn weg. Nein! Rumin, nein. Sie haben Ihren Kettenhund zurückgelassen. Nein. Wie heißt denn das Hündchen? Leck mich. Leck mich. Was für ein Name für einen Kettenhund. Sie brauchen mir nicht zu sagen, wer Sie sind. Es gibt nur einen Mann in ganz Moskau, der es wagen würde, so zu einem Mitglied des Politbüros zu sprechen. Sie sind also der große Marloff. Mit Handschellen, blauen Flecken und auf den Knien. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie zu meiner Surprise-Party kommen, hätte ich mich heute Morgen rasiert, Chruschtschow. Genosse Chruschtschow. Solange ich Handschellen anhabe, erlauben es meine Bürgerrechte, mir Nettigkeiten zu sparen. Machen Sie ihn los. Ja. Sie brauchen das nicht in die Länge zu ziehen. Bringen Sie mich zu ihm, ich bin bereit. Zu ihm? Sie meinen Beria. Hat er Sie verhaftet? So ist es. Er ist nebenan. Bringen Sie Detektiv Marloff rüber. Was ist da los? Bürger Beria hat den Verstand verloren. Er hat die wildesten Vorstellungen, absolut wahnwitzige Vorstellungen. Wir mussten die Armee bemühen, ihn zu bezwingen. Was hat er verbrochen? Er hat den Befehl gegeben, die Arbeitslager zu räumen. Können Sie sich das vorstellen? 1 Million Verbrecher, die plötzlich auf den Straßen von Moskau und Leningrad auftauchen. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Schlimmer als Amnestie? Was kann das sein? Er hat die Vereinigung der beiden deutschen Staaten erwogen. Na und? Marloff, Sie sind doch kein politischer Ignorant. Das wäre das Ende der Sowjetunion. Nicht wahr, Bürger Beria? Ich kann umerzogen werden. Ich bekenne mich zu meinen Fehlern vor dem Politbüro. Ich beuge mich der Parteidisziplin. Chruschtschow, bring ihn endlich zum Schweigen. Er geht mir auf die Nerven. Detektiv Marloff, Sie sind Zeuge lebendiger Geschichte. Heiliger Lenin. Gut, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Vier Wochen später grübelte ich darüber nach, wer hinter der sogenannten Untersuchung von Stalins Ende steckte und warum. Sollte es Beria gewesen sein, dann war er in seine eigene Falle geraten und hatte sich den Einsatz an dem großen Pokertisch im Himmel verdient. aber ich fing an, daran zu zweifeln. Er war ein Oberschwein gewesen, das sich mit seinen dicken, schmutzigen Fingern durch die dünnen Trikots des Bolschoi-Balletts gekrapscht hatte, aber er war kein großer Stratege. Nichts als unverhohlen pervers mit einer Neigung zu privatem Sadismus, wie man es sonst nur von mongolischen Horden oder rachsüchtigen Universitätsprofessoren kennt. Gleichzeitig konnte ich für Khrushchev kein angemessenes Motiv erkennen. Es sei denn, Beria zu katalogisieren und mich dazu zu benutzen. Das war, als biege man in Aserbaidschan nach links ab, um zum Polarkreis zu kommen. Sie sind ein harter Brocken, Malow. Übrigens, wer hat Stalin umgebracht? Die Natur? Erzählen Sie mir doch keinen Quatsch. Technisch gesehen bin ich noch immer dran an dem Fall. Niemand hat mich entlassen, außer mir selber. Es gab keinen Fall. Hat es nie gegeben. Haben Sie mir das Ganze eingebrockt? Das ist nicht meine Art, die Dinge anzugehen. Aber Sie haben mir die Kerle an den Hals gehetzt, die mich zusammengeschlagen haben. Würde mich wundern. Das muss einer der anderen gewesen sein. Das war eindeutig gelogen. Aber es war der Beginn einer wundervollen Freundschaft, wie man sagt. Bald lud mich die Gattin zu kaltem Borscht mit Sauerrahm ein, während Khrushchev seine Sammlung der Höhepunkte von Chor und Orchester der Roten Armee abspielte. Irgendwann machte mir Tawarisch Nikita sogar ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Jetzt, wo Rumin gestolpert und in den Aufzugsschacht gestürzt ist, brauche ich einen guten Mann an der Spitze der Geheimpolizei. Was ich glattweg ablehnte. Ich gehörte schließlich zur fünften Kolonne und war ein Anhänger von Privatunternehmen im Paradies des Volkes. Ich wollte meine Glastür mit der Aufschrift Marlow Privatdetektiv behalten, mit einer Sekretärin mit geilen langen Beinen und einer Flasche armenischen Cognacs in meinem Schreibtisch. Ich freute mich auf Scheidungsfälle mit heimlich fotografierten Politbürogattinnen auf Abwegen in zweitürigen Wolgas. Ich saß stundenlang in meinem Schaukelstuhl und wartete auf Kunden. Und sie kamen nicht. Natürlich nicht. Es war die Sowjetunion 1953. Niemand konnte einen Schnüffler bezahlen. Und wenn jemand den Liebhaber seiner Frau aus dem Weg haben wollte, brauchte er ihn nur beim MWD als Reaktionär anzuschwärzen. Aber das alles war immer noch viel besser als meine Sammlung von Läusen und Spinnen in Kolyma. Selbst Däumchen drehen in Moskau war besser, als mir die Frostbeulen zu kratzen. Moskau. Der eiternde Arsch der nördlichen Hemisphäre. Marlow war zurück. Und das Leben war süß. Marlows Rückkehr von David Zane Meyrowitz.